Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Niemandsland. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Verehrte Hörerschaft, wo immer Sie uns auch gerade hören mögen, in welcher Zeitzone Sie sich auch immer gerade befinden mögen, wir wünschen Ihnen einen wundervollen Samstag hier in Mitteleuropa. Wir wollen auch heute wieder versuchen, Ihnen und uns 2 Stunden lang die Welt zu erklären. Ihre Dummheiten, Gemeinheiten und Bosheiten, aber auch ihre Schönheiten und ihre Poesie aufzuzeigen, ihre Menschlichkeit und auch ihre Solidarität zu schildern. 2 Stunden Musik, Worte, Gedanken und Klänge im Niemandsland. Willkommen! Es ist Samstag, der 20. Februar 2016. Niemandsland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Fest in meine Haare ein, bis du meinen Schädel spürst. Darin sind Löcher, die du schließen sollst, und Wunden zu heilen. Ganz tief drin, ganz weit unten, lass mich nicht alleine. Just ist das nicht fair. Und alles bleibt unverändert wie bisher. Herr Jesus, leg deine heilenden Hände auf meinen Kopf. Grab sie fest in meine Haare, bis du meinen Schädel spürst. Mach, dass es ganz still darin wird, dass die Stimmen aufhören. Und dann bring mich nach Hause, ich bin furchtbar allein. Niemandsland Geschichte. Aus dem Atlas der Globalisierung. Das 20. Jahrhundert. Die neuen sozialen Bewegungen. Mit der Bürgerrechtsbewegung tritt ein neuer politischer Typus auf. Undogmatisch, solidarisch und unbeugsam verfolgt er seine Ziele. Graffiti an Hauswänden, Lawinen von Leserbriefen oder Botschaften im Internet. Mit solchen Instrumenten kämpften anfangs die sozialen Bewegungen für ihre Anliegen. Inzwischen arbeiten die Verkaufsstrategen internationaler Konzerne mit Methoden des Guerilla-Marketing, was wohl Beweis genug dafür ist, dass die neuen sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts längst einiges verändert haben. Die Erfolgsgeschichte der neuen sozialen Bewegungen beginnt vielleicht mit dem Auftreten einer mutigen Frau in den USA. Als sich die damals 41-jährige Afroamerikanerin Rosa Parks am 1. Dezember 1955 weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen, wurde sie festgenommen. Daraufhin kam es zu anhaltenden Protesten, die als Beginn der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingingen. Bis dahin waren die Sitzplätze im vorderen Bereich der Busse für Weiße reserviert. Schwarze mussten hinten sitzen. Damit sollte jetzt Schluss sein. Die afroamerikanische Bevölkerung reagierte auf Parks Verhaftung mit einem massenhaften Busboykott, der 381 Tage andauerte, bis schließlich der oberste Gerichtshof die Rassentrennung in den Bussen der Stadt Montgomery für verfassungswidrig erklärte. Über ein Jahr lang hatten die Menschen Fahrgemeinschaften gebildet, waren zu Fuß zur Arbeit gegangen und hatten eine Widerstandsform praktiziert, die bis heute wesentlicher Bestandteil sozialer Bewegungen ist, ziviler Ungehorsam. Diese Art der solidarischen, auf den Alltag konzentrierten Aktion, die selbstbewusst und ohne Ehrfurcht vor Autoritäten für Freiheit und sozialen Wandel eintritt, haben sich die neuen sozialen Bewegungen zu eigen gemacht. Um das Problem des Rassismus zu begreifen, mussten schließlich nicht erst die Geheimnisse des Kapitalismus durchdrungen werden. Und um sich gegen Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen, brauchte man weder hierarchisch organisierte Gewerkschaften noch Parteien. Für ein selbstbestimmtes Leben brauchte man in Wahrheit vor allem eines: eine tiefe Skepsis gegenüber all diesen Institutionen, die in Zeiten der Industrialisierung die politischen Kämpfe bestimmt hatten. Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren, hieß die Parole, die als Sinnbild für den antiautoritären Wandel in die deutschen Geschichtsbücher eingehen sollte. Studenten in Hamburg hatten den Spruch 1967 auf ein Plakat geschrieben. Wie in vielen anderen Ländern hatten auch in Deutschland die jungen Leute keine Lust mehr auf die alten Hüte. Und sie waren entschlossen, gegen die Schatten der Vergangenheit zu kämpfen. In den deutschen Gerichten sprachen damals nämlich immer noch Männerrecht, die einst als Anhänger der Nazis an der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden mitgewirkt hatten. Diese Richter sollten nicht länger bestimmen dürfen, was Recht und was Unrecht war. Der Muff von 1000 Jahren, das war eine Anspielung auf die nationalsozialistische Propaganda vom tausendjährigen Reich. Gegen die juristischen und gesellschaftlichen Hinterlassenschaften dieses Reiches gingen die 68er auf die Straße. Es lebe der weltweite antiimperialistische Kampf bis zum immerwährenden Sieg, Vaterland oder Tod, venceremos, wir werden siegen. Deutschlands Hörsäle waren allerdings nicht der einzige Ort, an denen sich die neue Protestkultur entfaltete und so erfreuliche Formen wie das Happening annahm. In bunten Farben, gern bekifft und immer schön politisch. Das verband die Westberliner Studenten mit den Studentenkommunen von Paris, mit der global wachsenden Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg und der Hippie-Bewegung. Die legendärste dieser Politpartys war zweifellos das Woodstock Festival 1969. We must be in heaven, man. Wild, mit Love und Peace. There is always a little bit of heaven in a disaster area. Die neue Selbstermächtigung, die sich weitgehend informell organisierte, strahlte innerhalb der westlichen Demokratien aus. Nieder mit dem Spießertum, dem Kadertum, der Kleinbürgerei. Hoch lebe die soziale Revolution. Die neu entdeckte Individualität und der Anspruch auf Selbstbestimmung erschöpften sich jedoch nicht in Partys. Beides war außerdem nicht ganz neu. Die Frauen hatten schon während der Französischen Revolution für mehr Gleichberechtigung gekämpft. Die Indianer Nordamerikas hatten versucht, sich gegen die weißen Siedler zur Wehr zu setzen, und in den europäischen Kolonien in Afrika gab es starke Freiheitsbewegungen. Die neuen sozialen Bewegungen rückten den Menschen und seine Lebensumstände in den Mittelpunkt. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts lautete das große Versprechen: Wer immer du bist, du kannst revolutionär sein, und zwar wo auch immer du wie gerade bist. Das Private, und das ist vermutlich die bedeutendste Wende, wurde zum politischen Raum. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist sicherlich der Christopher Street Day. Mit den inzwischen stark kommerzialisierten Paraden von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern, die in zahllosen Städten der Welt immer im Juni stattfinden, wird einerseits an die Diskriminierungen und Anfeindungen erinnert, mit denen die New Yorker Polizei 1969 in der Christopher Street die Homosexuellen traktiert hat. Andererseits ist der CSD, der Christopher Street Day, ein internationalisiertes, alljährliches Fest der Befreiung von sozialen Zwängen. Heute reden Forscher von Bewegungssektoren, weil engagierte Studierende oder politisch aktive Rentnerinnen ebenso als Akteure sozialer Bewegungen in Erscheinung treten wie etablierte Parteien, Verbände und Organisationen wie etwa die international tätige Menschenrechtsorganisation Amnesty International oder die Umweltschützer von Greenpeace. So entsteht das Gesamtbild eines bunten, vielgestaltigen Mosaiks und einer dynamischen Veränderung, deren Beweger deutlich schwerer zu kontrollieren sind als früher. Insofern können die neuen sozialen Bewegungen, wie sie sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts entwickelt und vielfach durchgesetzt haben, auch als Wegbereiter pluralistischer und aufgeklärter Massen gedeutet werden. Erst die Entdeckung und Betonung der individuellen Souveränität bot die Grundlage, auf der sich dann im 21. Jahrhundert mit Hilfe von Facebook oder Twitter spontan Demonstrationen oder revolutionäre Erhebungen informell und schnell organisieren ließen. Globales Denken und kritisches Handeln ist für viele zur Normalität und zu einem selbstverständlichen Teil in ihrem Alltag geworden. Heute achten viele Menschen beim Kaffeekauf darauf, ob die Bauern, die den Kaffee anbauen und ernten, auch fair bezahlt werden. Die neuen sozialen Bewegungen, zweiter Teil. Lateinamerika, der Widerstand von unten. Die neuen sozialen Bewegungen haben mit ihrer jahrzehntelangen Vorarbeit den Boden für die Wahlsiege der Linken bereitet. Die Bewegungen von Landlosen und Kleinbauern, Indogenen oder Umweltschützern zählen ebenso dazu wie Menschenrechtsgruppen, befreiungstheologisch inspirierte Basisgemeinden, Aktionsbündnisse gegen Privatisierung und neue Gewerkschaften. Die wichtigsten sozialen Bewegungen. Argentinien, Mütter der Plaza de Mayo seit 1977. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado. Gewerkschaft CTA seit 1996, Straßenproteste der Arbeitslosen, Piqueteros seit 1999, Mapuche-Proteste. Bolivien, Aktionsbündnisse gegen Privatisierung seit 2000. Brasilien, Afro-Brasilianerinnen, katholische Basisgruppen, Landlosenbewegung, MSD seit 1984, Obdachlosengruppen, Anti-Staudamm-Proteste seit 1978. Chile. Gewerkschafter, Mapuche, Schüler und Studierende, 2006-2011, Wohnraumbewegung, Umweltgruppen. Ecuador, Indigenenbewegungen, unter anderem Conaie seit 1986, Urbane Bürgerbewegung, 2005-2008. Haiti, Lavalas-Bewegung, 1990er Jahre. Honduras, Widerstandsbewegung gegen Putschregierung seit 2009. Karibik, Assembly of Caribbean People seit 1994. Kolumbien, Friedensgruppen, Gewerkschaften, Menschenrechtsgruppen. Peru, Widerstandsbewegungen gegen Bergbau- und Ölprojekte seit 2000. Paraguay, Kleinbauern- und Landlosenbewegungen seit 1985. Uruguay, Demokratisierungs- und Menschenrechtsbewegungen seit 1985. Venezuela, Stadtteilbewegungen, Kooperativen, runde Tische, seit 1999. Die neuen sozialen Bewegungen, dritter Teil. Von grünen Themen zur grünen Partei. 1971, in Vancouver wird die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegründet. 1989. Die Gruppe Sacramentans for Safe Energy erreicht durch eine Volksabstimmung die Abschaltung des AKW Rancho Seco. 1969 Rachel Carsons Öko-Bestseller Silent Spring über die Schäden des Insektizids DDT erscheint. 1989 Gründung von CUAMA, Consolidation of the Colombian Amazon zum Schutz des Regenwaldes. 1971 Gründung der ersten brasilianischen Umwelt-NGO, der Associação Gaúcha da Proteção ao Ambiente Natural, AGAPAN. 1990, Gründung der NGO Movement of Survival of the Ogoni People, MOSOP, die sich gegen die Umweltzerstörung des Niger-Deltas durch die Erdölförderung zur Wehr setzt. 1994, René Ngongo gründet die NGO OCEAN, Organisation Concertée des Écologistes et Amis de la Nature, zum Schutz des kongolesischen Regenwaldes. 1986. Am 31. März protestieren erstmals über 100.000 Menschen bei Wackersdorf gegen den Bau einer nuklearen Wiederaufbereitungsanlage. 1978. Erfolgreiche Volksabstimmung in Österreich gegen das geplante AKW Zwentendorf. 1973. Mohamed Idris gründet die Friends of the Earth Organization SAM, Savarak Office of Sahabat Alam Malaysia. 1973 Proteste gegen die Abholzung im Himalaya und Gründung der Chipko-Bewegung. 1989 Proteste gegen den Drei-Schluchten-Staudamm in China. 1979 Volksabstimmung in Palau über Nuklearfreiheit als Verfassungsgrundsatz. Und zum Schluss ein paar Literaturhinweise. Felix Kolb, Soziale Bewegungen und politischer Wandel, Studienbrief, Bonn 2002, im Internet frei als PDF-Download abrufbar unter www.stiftung-bridge.org/w-files-dokumente. dann Mark Ammann, Herausgeber. Go Stop Act, die Kunst kreativen Straßenprotests, Geschichten, Aktionen, Ideen. Frankfurt, trotzdem Verlagsgenossenschaft, dritte überarbeitete Auflage 2011. Dann empfehlen wir aus dem Rowohlt Verlag Rius, Marx für Anfänger. Das ist ein Sachcomic, erschienen in Rheinbeck 1984. Ferner zu empfehlen Joachim Radkau, Die Ära der Ökologie, eine Weltgeschichte, erschienen bei C.H. Beck in München 2011. Und den Film Milk, Regie Gus van Sant, USA 2008. Mitternacht, ich lieg noch wach, die Türme fallen, stehen im Schach, mein Kopf hebt Gewichte, mein Herz macht Krach, sitz auf dem Nagelbett, es hagelt aufs Dach, Bombenwetter, Blutdruck steigt, die Luft geladen, hier wird's heiß, wer kommt und kettet sich, die Welt ans Bein, möge die Macht mit ihm sein. Die Katze glüht, du in deinem Stil. Und teilt das. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemandsland. Ja, das war die Berliner Gruppe Seet mit 3E geschrieben von ihrem 2012er Album Beautiful. Deine Zeit. Ein strahlender Samstagmorgen, Samstagvormittag hier im Zentrum von Barcelona. Blauer Himmel, ein bisschen kühl, ein bisschen frisch, Gott sei Dank. So ein Hauch von Winterlichkeit, aber wie gesagt, nur ein kleiner Hauch. Aber immerhin. Die Medien feiern diese Woche eine neue Popband. Die Jungs sind aus Berlin. Es sind zwei Jungs, zwei junge Burschen. Die Gruppe heißt Isolation Berlin. Ihr Album Und aus den Wolken tropft die Zeit. Debütalbum übrigens. Das wurde am gestrigen Freitag vorgestellt, herausgegeben auf dem Label Staatsakt. Und ich finde, die klingen wirklich sehr, sehr schön. Ich habe einen kleinen Beitrag hier gefunden, den wollen wir mal einblenden. Da sprechen die Jungs selber, die werden vorgestellt und dann hören wir ein Lied von ihnen. Isolation Berlin. Sie sind die neuen Meister der Hauptstadtmelancholie, Isolation Berlin. Poetisch, düster, gefühlvoll. Die Songs der vier Jungs liefern traurig schöne Melodien für die Tristesse an grauen Tagen. Das Gefühl ist halt besonders erdrückend, diese Isolation, diese emotionale Isolation in so einer Großstadt, glaube ich, in einer Großstadt wie Berlin, wo auch so viel Euphorie herrscht und so viel Leute hinkommen und feiern und alles toll finden. Und dann fühlt man sich wie so ein trauriger, einsamer Kloß unter so Millionen partywütigen Leuten. Ein zu Staub zerfallenes Leben. Ein zerrüttetes Gemüt. Weltschmerz als Antrieb. Entstanden ist die Band laut Selbstauskunft, nachdem die Beziehung von Frontmann Tobias zu Ende ging. Die Trauer darüber verarbeitet er in Gedichten, die später Songtexte werden. Ich wollte einfach Songs schreiben, die das ausdrücken, was ich empfinde. Und ich habe diese Songs nicht gefunden. Und da habe ich gesagt, schreibe ich sie selber. Ich wollte halt keinen hoffnungsvollen Quatsch hören. Wenn es einem halt richtig scheiße geht, dann hat man keinen, dann fühlt man sich verarscht. Wenn man sagt, es soll alles nicht so schlimm und so, oder wir können das irgendwie, das Problem lösen und das ist, wenn es dir richtig scheiße geht, dann ist es alles für dich Bullshit. Alles grau in grau. Das Bedürfnis nach solcher Musik scheint groß zu sein. Das Video zu Alles grau wurde bereits mehr als 60.000 Mal auf YouTube geklickt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Unter Millionen Menschen, aber eigentlich einsam irgendwie, das ist ein Gefühl der Zeit. Ich stürz mich rein, Menschenmassen und treib hinaus auf hohe See. Dabei lässt sich die Band nicht nur auf einen Stil festlegen. Im einen Moment klingen Isolation Berlin nach Singer-Songwriter, im nächsten nach 80er-Jahre-Punk. Alle Frauen der Welt machen mich nicht satt. Ich fasse und ich fasse, doch ich schlüpfe den Eis nicht voll. Wir sind ja nicht eine Emotion, also wir haben tausend Emotionen, aber Songs, generell Kunst, entsteht meistens aus einem Konflikt raus, aus einem Drang, reden zu müssen. Und wenn man fröhlich ist, hat man selten den Drang, reden zu müssen. Da ist man einfach glücklich. Eine Angst vor alle neu. Und wenn nicht, dann bleibt immer noch die Musik. Und ein selbstgeschriebenes Lied. Das ist alles, was mir blieb. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Hallo. Guten Morgen, gut geht's. Hast du schon die Hörer und Hörerinnen informiert über das Wetter heute? Wie, du lächelst? Ja, ich lache. Gutes Wetter. Oder? Weil ich gerade, du hast doch gerade neben mir gesessen, ich habe es vor ein paar Minuten gesagt. Da war ich schon da. Ja, leicht winterhafte Stimmung hier in der Stadt, jedenfalls was die Temperaturen betrifft. Der Himmel wie immer blau. Das siehst du wieder, ich höre dir einfach nicht zu, wenn du das sagst. Ja. Ja, das habe ich so an mir. Gut, der Blick aus dem Studiofenster ist unsere Wetterkarte. Was hast du denn mitgebracht heute an Themen und heißen Eisen, die wir hier anpacken werden? Heiße Eisen weiß ich nicht, aber meine Wasserflasche habe ich mitgebracht, um ab und zu einen Schluck zu nehmen. Ja, gut, wir können ja wie immer über Gott und die Welt reden. Oder sollen wir zuerst mal zur Abwechslung mal eine gute Nachricht bringen? Ja, bitte, schieß ja. Los. Also hier in Spanien gibt's da unten im Süden, in Andalusien, in der Nähe von Almeria, eine unberührte, jungfräuliche Küste, Cabo de Gata. Ne? Und wenn man da dann in der Yacht zum Beispiel außen vorbei segelt an der Küste entlang oder man geht wie wir zu Fuß, platscht im Wasser rum, geht die Küste rauf und auf einmal siehst du dann, ein Betonklotz da mitten in dieser Naturschutzzone, ein riesen Hotel mit 411 Zimmern und 21 Stockwerke hoch, ja, also ein richtiger Schock. Na gut, wurde natürlich illegal konstruiert, ne? Algarrobico heißt es und dann die, alle wussten das natürlich, dass es illegal da ohne jegliche Baugenehmigung gebaut wurde, die Politiker, die Bauunternehmer, die Leute auf der Straße, von Anfang an wusste man das, ne? Wurde natürlich trotzdem gebaut. Und steht jetzt allerdings schon, glaube ich, 10 Jahre leer, wurde nicht zu Ende gebaut, weil eben natürlich Naturschützer und andere Leute dagegen geklagt haben, Gerichtsverfahren. Und jetzt, dann kam es in die nächste Instanz, die Demonstrationen wurden verhindert oder erschwert oder zusammengeschlagen. Einzelne Aktivisten kamen in Knast und so. Jedenfalls dann auf der legalen Ebene gab es dann eben einen Gerichtsprozess und dann wird Berufung eingelegt oder Widerspruch, nächste Instanz. Und jetzt hat also tatsächlich nach 11 Jahren endlich der oberste Gerichtshof entschieden, dass es tatsächlich illegal ist. Darauf können wir doch anstoßen, nicht wahr? Aber hallo, darauf müssen wir anstoßen. Dieses Schandmal der modernen Raffgier liegt nämlich in einem Naturschutzgebiet, das ich ziemlich gut kenne. Anfang der 90er Jahre habe ich da 3-mal hintereinander Urlaub gemacht mit Freunden aus Berlin. Cabo de Gata heißt der Naturpark. Und das war eines der herrlichsten Stückchen Erde, ein Paradies, das durch diesen brutalen Klotz, das muss man sich ja mal vorstellen, wie das aussieht, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass durch diesen brutalen Klotz versaut wurde, verschandelt. Ich habe das Foto hier auf der Homepage von El País zum Beispiel mal gerade rausgesucht. Das ganze Ding sieht aus, als hätte man 2 Ozeandampfer hintereinander mitten in die Naturlandschaft gestellt. So was Hässliches, Brutales hat man noch nicht gesehen. Das Schlimme war, dass die Leute kämpfen mussten, über anderthalb Dekaden kämpfen mussten, damit nun ein Gericht Recht spricht in einer Sache, die von Anfang an Unrecht war. Nur niemand hat es bestätigt. Wir freuen uns, also wir stoßen an. Nun muss das, wie man so schön sagte, rückgebaut werden. Dieser ganze architektonische Dreck muss jetzt weggeschafft werden. Wahrscheinlich auch zulasten des Steuerzahlers, weil die Firma garantiert pleite gemacht hat. Die existiert nicht mehr und man wird niemanden habhaft. Das ist eigentlich der normale Usus in solchen Fällen. Gut, andere Dinge sind hier im schönen Spanien passiert. Kommen wir direkt auf das Thema, das wirklich vielen Leuten hier unter den Nägeln brennt. Es gibt zwei hässliche Ereignisse, die zurzeit die spanische Öffentlichkeit alarmieren. Ein neuer, eklatanter Fall, eine Affäre von Kindesmissbrauch in einer religiösen, das heißt katholischen Schule, ein Verbrechen an Kindern, ausgeübt von religiösen, aber auch laizistischem Personal, über einen langen Zeitraum hinweg. Geschehen hier im Stadtteil Sants in Barcelona. Die Opfer sind Dutzende Kinder. Jahrelang haben also Schulleiter, Behörden und Justiz die Sache vertuscht, verharmlost, Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, Anzeigen und Hinweisen wurden nicht nachgegangen. Die katholische Kirche, die Bischöfe, Religionsfanatiker schweigen zu dieser Schande. Gleichzeitig wird in diesen Tagen der groteske Fall einer Religionsbeleidigung vor einem Amtsgericht in Madrid verhandelt. Eine junge Frau, Rita Maestre, die ist heute 26 Jahre alt, die ist übrigens Pressesprecherin der Stadtverwaltung von Madrid, soll für ein Jahr ins Gefängnis, weil sie am 10. März 2011 zusammen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen auf dem Gelände der Universität Complutense in Madrid eine Protestaktion in einer Kapelle der Universität durchgeführt hat. Die jungen Leute hatten damals Bilder des Katholikenpapstes Ratzinger dabei, die mit Hakenkreuzen verziert waren. Passte übrigens zur aktuellen Nachricht aus dieser Zeit. Der damalige deutsche Papst Ratzinger war nämlich in seiner Jugendzeit SS-Mitglied gewesen. Der Protest richtete sich gegen die Tatsache, dass in einer mit öffentlichen Geldern finanzierten Universität eine katholische Kapelle unterhalten wird. Warum eigentlich? Warum muss man sich so etwas bieten lassen, dass mit unseren Steuergeldern eine private Glaubensrichtung öffentlich finanziert wird? Parolen der Frauenbewegung gegen die Propaganda der katholischen Kirche wurden gerufen. Mein Körper gehört mir, zum Beispiel. Es ging damals um das reaktionäre Abtreibungsgesetz bzw. Anti-Abtreibungsgesetz der neofrankistischen PP in Madrid. Nun fordert die Anklage ein Jahr Gefängnis wegen Beleidigung der Gläubigen. Wir können nur sagen, feines heuchlerisches Pack, das zum Kindesmissbrauch schweigt, aus ihren eigenen Reihen ständig ein Skandal jagt den anderen, aber junge Leute, die sich gegen religiösen Hokuspokus und Unterdrückung wehren, vor den Kadi schleift. Erinnern wir uns eigentlich noch an die Pussy Riots in Russland? Da gab es hier auch unter Intellektuellen und von öffentlicher Seite einen Aufschrei. Putin unterdrückt die Meinungsfreiheit in Russland. Er hat zwei junge Frauen oder drei junge Frauen, die Pussy Riots, vor ein Gericht geschleift und nun sollen sie nach Sibirien verschleppt werden. Ja, Werner, das waren die zwei Nachrichten, die mir diese Woche wirklich auf den Magen geschlagen haben. Der Kindesmissbrauch und dieses brutale Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit hier im katholischen Spanien. Ja, in diesem immer noch erzkatholischen Spanien. Also eine Welle der Empörung, kann man so sagen, als dieser letzte Fall wieder publik wurde. Aber dann gibt's auch andere Leute. Ne? Es gibt Leute, die haben Demonstrationen und Kundgebungen gemacht zur Unterstützung dieser Leute, jetzt natürlich nicht der Päderasten, aber der Institution und der Kirche und von dieser Schule. wo jetzt dieser letzte Fall war. Und es sind dann übrigens die gleichen, die dann immer, wenn es darum geht, irgendwie das, die Muslims anzugreifen wegen ihrer Islam-Ideologie und so, da sind sie die Ersten, ja. Aber jetzt umgekehrt, da ist es dann offenbar wieder alles anders, ne? Und gerade zu dieser Rita Maestre da mit ihrer, wann war das, vor 5 Jahren schon, ne? Wo die... ja, das war im März 2011. Ja, genau. Die und Frau ist also 5 Jahre lang gehetzt worden. Richtig. Von der Justiz, das muss man sich überlegen. Und von diesen radikalen Katholiken aus, von überall, ja. Ja, angeführt von dieser Manus Limpias oder wie diese Organisation ja, genau, heißen. Das ist also so eine faschistische Sekte. Syndikat, also eine Gewerkschaft nennen, die sich Manos Limpias, so ein Witz. Den gleichen Namen, den damals in Mailand die Staatsanwälte und die Richter benutzt haben zu ihrer Kampagne gegen Berlusconi und die Korruption. Manos Limpias, also saubere Hände. Ja? Und hier diese faschistische Gewerkschaft, in Anführungszeichen, die haben sich jetzt auch so genannt. Und das sind die, die solche Sachen pushen. Ja? Aber gut, jedenfalls, also wie gesagt, nach 5 Jahren wird die jetzt angeklagt. Es soll 1 Jahr Gefängnis kriegen dafür, dass sie protestiert hat auf dem Unigelände, ja. Gegen das auf dem Unigelände eine katholische Kapelle sein soll, mit dem Argument, wir sind ja ein laizistischer Staat und so weiter, ja. Und die Leute, die jetzt angreifen, ach so, da gab es einen Fall, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. Ja, die Lösung ist, dass wir nicht nur katholische Kapellen auf dem Unigelände errichten, sondern auch Moscheen und Synagogen und für noch 5, 6, 7, 8 andere Religionen auch Kultstätten für alle diese. Ja, war natürlich ironisch gemeint, ja. Und dann wieder die Leute, die eben diese radikalen Katholiken, die sagen da, ja, das geht natürlich nicht. Katholische, ja, weil wir sind ja die Mehrheit hier. Also genau das gleiche Argument mit dem in arabischen Staaten zum Beispiel genau gleich vorgegangen wird. Ja. Unglaublich. Man muss sich auch mal die soziale und politische Situation vorstellen. 2011 hat die rechte PP in Madrid ein Abtreibungsgesetz rausgepeitscht aus dem Parlament mit ihrer absoluten Mehrheit, das Frauen und junge Mädchen, die abtreiben, in die Kriminalität jagt. Das war das eine. Das heißt, die Katholiken lassen die Leute ja nicht in Ruhe. Das ist eine Beleidigung des weiblichen Körpers. Die Frauen haben sich gewehrt in diesem Falle gegen den Zugriff der Bischöfe auf ihren Körper und auf ihre Intimität. Eine größere Beleidigung kann es nicht mehr geben. Das ist ein Akt der Inbesitznahme des weiblichen Körpers durch eine religiöse Institution. Dass diese Frauen sich beleidigt fühlten, das können die Katholiken überhaupt nicht verstehen. Aber auch hier gibt es einen Hoffnungsschimmer, ne? Der neue Papst, dieser Revolutionär, der hat doch jetzt tatsächlich, er ist jetzt gerade auf seiner Lateinamerika-Reise, hat er doch tatsächlich gesagt, in Ausnahmefällen kann man Präservative benutzen oder muss man Präservative benutzen. Na, da klappt ja natürlich erstmal die Kinnlade runter, aber um sich gegen Zika zu schützen, diese neue Modekrankheit da, ne? Also das ist nicht alles ganz schlimm, was stattfindet in der katholischen Kirche. Musik. die spanischen Politiker sind natürlich nicht doof. Es gibt ganz pfiffige Köpfe und auch lustige Kerle hier, zum Beispiel Pablo Iglesias, der hat etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, in Madrid ist die falsche Rita unter Anklage. Der Zufall will nun, dass dieses angeklagte junge Mädchen Rita Maestre heißt, wegen Religionsschimpfung angeklagt, während die frühere Bürgermeisterin von Valencia, eine gewisse Rita Barbera, die korrupt ist bis in die Haarspitzen, immer noch nicht vor den Kadi gezerrt wurde. Und auf diese Korruptionsaffäre spielte der Politiker von Podemos an, als er sagte, in Madrid steht die falsche Rita vor dem Kadi. Ein Lied noch von der Gruppe Isolation Berlin, die gefallen mir ganz gut. Die sind wirklich frisch und düster und melancholisch. Passt zu unserer Zeit, die Zeit ist aus den Fugen und diese Band hat also gesagt, und aus den Wolken tropft die Zeit. Erschienen bei Staatsakt, ihr neues Album. Man kann diese Songs, diese 12 hysterisch-elegischen Zeitgeist-Hymnen, auch hören wie Kurzgeschichten. Es sind sehr praktische und klare Texte und sie passen zu sehr angenehmen und klaren Musik. No-Nonsense-Bürgerkinder-Pop. So nennt der Spiegel die Jungs. Aufstehen, losfahren, Tränen in der U-Bahn, rote Nase, Schnapsflasche, beide Hände in der Tasche. Das ist die privatisierte Poesie des Jahres 2016. In den Baumwipfeln rauscht die Nostalgie und hinter Häuserecken lauert die Melancholie. Isolation Berlin ist wie Wander ohne Machismo, wie Tokotronik ohne Theorie, wie Schwermut mit Sexy. Sie singen Liebeslieder an sich selbst, denn das Gegenüber, die Welt, ist längst verloren. Und so sind sie allein, isoliert, und der Schlachtensee ist lang und auch ohne dich ganz schön. Sie ist grau, diese Zeit, sie ist bunt, sie ist banal und besonders. Es ist wie immer, nur lauter. Das Lied Isolation Berlin, alles grau, hier sind sie. Ich hab keine Angst vorm Sterben mehr. Ja, das ist wirklich jugendliche Melancholie. Ich habe keine Angst vorm Sterben mehr, singt da der gute Junge von Isolation Berlin. Todunglücklich verliebt. Früher gab es ja mal einen Ausdruck, den habe ich mal in einem Psychologiebuch gelesen. Da gab es eine Krankheit, die nannte man Jugendirre sein. Ich weiß nicht, ob dir das auch damals passiert ist. Warst du eigentlich mal Jugendirre? War ich eigentlich mal jung? Genau. Ja, das frage ich mich. Warst du mal jung, Werner? Naja, das mit dem Todsein ist natürlich auch eine Sache, ne? Eine ganz philosophische Frage. Was passiert denn, wenn du dich zweimal hintereinander halb tot lachst? Ganz tot. Dann. Ja, ja, also das ist schon eine heikle Frage. Ja, aber Tod gibt es nur in der Basisform. Unser Lehrer hat immer gesagt, Tod töte, am tötesten gibt es nicht. Unsere gute Bürgermeisterin steht ja unter Beschuss von allen Seiten. Ada Colau, die lernt jetzt erst einmal kennen, was es heißt, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Als Menschenrechtsaktivistin war sie natürlich klasse. Als Bürgermeisterin kriegt sie Zunder von allen Seiten. Nächste Woche ist hier dieser World Mobile Kongress. Das ist natürlich ein Aushängeschild für die Kongressstadt Barcelona. Da will man ordentlich internationales Publikum anlocken, die Stadt als modern, sexy, cool und Business-Town hinstellen. Und jetzt gibt's von unseren Kollegen einen Streik. Die U-Bahn-Leute streiken und unsere Busfahrer hier. Wir haben nämlich, meine Damen und Herren, falls Sie das nicht wissen, eine Sendung hier bei Contrabanda FM, die heißt Radio Rosco. Und die wird von Busfahrern gemacht, von Busfahrern der städtischen Busfahrgesellschaft. Die senden einmal pro Woche und die erklären uns ganz genau, was hinter den Kulissen eigentlich abgeht. Nämlich, Löhne werden gedrückt, Personal wird abgebaut, Busfahrer werden ersetzt, Kollegen werden frühzeitig in die Rente geschickt, aber nicht mehr ersetzt, Arbeitshetze. Und man erfährt dann so nebenbei, dass die Manager dieser Busgesellschaft sich exorbitante Gehälter eingesetzt haben in den letzten Jahren, die sie dann bei den Angestellten natürlich mit Lohndrückerei abknapsen. So sieht's aus in dieser wunderbaren Stadt Barcelona, die von außen so glänzt und so blinkt. Toll, Shopping in Barcelona heißt es da. Come to Barcelona, Barcelona Meeting Point. Alles wird mit glatten Anglizismen übertüncht. Aber dahinter kocht der Klassenkampf von oben gegen die lohnabhängige Bevölkerung, die unten die Arbeit und die Drecksarbeit machen muss. Barcelona 2016. Und Messi? Messi braucht ein neues Auto, Messi braucht ein neues Haus, Messi braucht neue 7000 Paar Schuhe. Ja, ja, du bist auch, ja, Opfer der Lügenpresse. Ne? Vor kurzem, genau, Messi-Hetze. Genau. Vor kurzem gab es auch wieder so eine Kampagne gegen Messi. Er hätte sich jetzt ein Lamborghini, glaube ich, oder sowas gekauft. Dabei war es nur ein Ferrari. Frechheit. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, der angeblich über 1000 Euro gekostet hat, ja. Und was aber natürlich überhaupt nicht gestimmt hat, dann hat er sich vor die Kamera gesetzt, der Messi, um das zu dementieren, und hat da so ein Kinderspielzeug-Ferrari vorgezeigt, ne? Das sei sein Ferrari. Na gut, nee, aber... ja, außerdem, Werner, der hat doch schon 7. Also nur 7 Lamborghinis. Das ist Cristiano Ronaldo, das ist nicht Messi. Das ist wie der, der Maharaji. Reden wir über ernsthafte Sachen. Also Messi ist gut drauf und seine Kumpels natürlich auch vom FC Barcelona. Heute Nachmittag spielen sie um 4 Uhr schon gegen Las Palmas, in Las Palmas. Und wenn sie da gewinnen, dann haben sie, glaube ich, 10 Punkte Vorsprung auf Real Madrid und 9 Punkte Vorsprung auf Atletico Madrid. Nee, aber jetzt Moment, ich habe da noch einen Kommentar. Da freuen sich natürlich die Arbeitslosen und die Zwangsgeräumten, weil Messi wird dann natürlich an einer Aktion gegen Zwangsräumungen mitmachen. Er wird dann mit seinem Lamborghini aus dem Stadion direkt in den Kiez von Poblenou fahren und da einer armen Immigrantenfamilie beistehen, die gerade aus ihrer Wohnung fliegt. Das ist soziales Gewissen. Du musst immer den Finger in die Wunde legen. Oder war es die Wunde in den Finger? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich schildere nur die Welt, wie sie ist. Schön und schmutzig. Ja, aber zu Ada Colau nochmal. Dass die jetzt natürlich dieses Problem hat da mit TMB, mit der Metropolischen Transportgesellschaft, Streik und so. Klar, aus ihrer Perspektive, sie ist jetzt quasi als Bürgermeisterin die Arbeitgeberin und da hat man natürlich eine andere Sichtweise als von oben als von unten, um das mal so zu sagen. Gut, ich finde es aber gar nicht schlimm. Also das kann ihr nur helfen, nicht einzuschlafen und wie andere das früher oft gemacht haben. Und Streik finde ich immer gut, ne? Das hilft die Sache am Laufen zu halten und das muss sein, Demonstrationen müssen sein, Hausbesetzungen müssen weitergehen, Escratches müssen weitergehen, weil wenn das nicht passiert, dann können die oben auch nichts machen, selbst wenn sie guten Willen haben. Frau Ada Colau, die hat's nicht leicht. Gut, sie muss natürlich nach außen hin die Bürgermeisterin für alle spielen. Nicht nur für ihre Leute, die sie vertritt, sondern auch für die Leute, die nicht so denken wie sie. Noch was Lustiges, das muss ich auch kurz einwerfen. Ich weiß nicht, Werner, ob du diese Woche Fernsehen gesehen hast und hast den Trauerakt verfolgt, der im katalanischen Parlament stattfand. Da gab es nämlich einen Trauerakt anlässlich des Todes einer sehr geschätzten und von allen Seiten respektierten Person. Das war Frau Muriel Casals. Die wird unseren deutschen Hörerinnen und Hörern natürlich kein Begriff sein. Erklären wir mal kurz. Das war eine Kämpferin für die Unabhängigkeit Kataloniens. Aber sie war echt durch und durch. Es war eine charismatische Person, die selbst von ihren Gegnern respektiert wurde. Die wurde, glaube ich, im Januar angefahren. Sie hat einen Unfall erlitten und ist ein paar Wochen später den Folgen dieses Unfalls erlegen, mit 70 Jahren tot. Und da gab es im Parlament, wie gesagt, einen Festakt. Da hat Maria del Mar Bonet gesungen, die mallorquinische Bardin. Und wer sitzt da unter allen Gästen? Unter Artur Mas und Puigdemont und Kupp-Freaks, da steht dieser Zwerg, der Millionen geklaut und versteckt hat. Jordi Pujol steht also unter den Seinen, der korrupteste Hai und Hengst, den man sich vorstellen kann. Sie haben ihn praktisch in ihre Gemeinschaft wieder aufgenommen. War das nicht interessant? Na, ja, ja. Nee, da muss er schon hin, weil wenn er nicht zu so einem Akt hingeht, das ist ja wie ein Schuldeingeständnis. Ne? Ja, und das würde man dann so interpretieren, dass er sich nicht mehr unter die Leute wagt. Ja, ja, dass er da hingeht, Werner, das wundert mich nicht. Aber dass er in der Reihe steht mit seinen Parteigenossen von der korruptesten Partei Kataloniens, das ist eigentlich ein Armutszeugnis und das ist ein Eingeständnis, dass sie sagen, der gehört zu uns, wir machen weiter, der hat zwar Millionen geklaut, ich weiß nicht, 900, es ist sogar die Rede von über 1 Milliarde, die er ins Ausland geschafft haben soll, auf ausländische Banken, Steuerparadiese, sein ganzer Clan, und die nehmen ihn praktisch in ihrer Mitte auf und zeigen sich mit ihm in der Öffentlichkeit. So dreist kann man gar nicht mehr sein, um das dem Volk zuzumuten und auch den eigenen Wählern. Was sollen die Leute denken, die jetzt ein neues Katalonien, unabhängig von Spanien und nieder mit der Korruption? Das war eine Ohrfeige für alle Leute. Warum hat er sich nicht diskret irgendwo in den Hintergrund des Saales gestellt, sich einen falschen Bart angeklebt? Die, wenn er da vorne mit den anderen Korrupten in einer Reihe steht, da sieht man es dann wieder. Das stimmt, ne? Er ist einer von uns, ja. Jetzt die, wenn du ansprichst, die Wähler, die also ihr Kreuzchen da machen bei Convergencia und so. Das Schlimme ist, die denken das auch, ne? Die sagen auch, das ist einer von uns, aber bei denen natürlich aus einem anderen Grund. Warum? Ja, weil er auch Katalanisch spricht, weil er auch Katalane ist. Ja? Also das kann man da sehr schön ersehen aus diesem Bild. Also die Volksgemeinschaft überwiegt und alles andere ist vergessen, vergeben und zählt gar nicht so richtig. Die Hauptsache, der Typ gehört zu uns und der ist, ja, Katalanist oder wie man das auch nennen will. Pfui Teufel. Bon dia des de Catalunya, amb molta passió, felicitats a Contrabanda FM 91.4, a Ciutat Comtal i Niemandsland, 25 anys de llibertat a les zones. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda, meine Damen und Herren. Immer kritisch, oft ungerecht, aber immer die Finger in die Wunden gelegt. Das ist Niemandsland. Das sind wir, ein unabhängiges freies Radio hier in Barcelona. Es ist Samstag, der 20. Februar 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Samstag. Zuerst einmal werfen wir einen Blick in die Tagesthemen von heute. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU einigt sich mit Großbritannien auf Reformpaket. Demnach darf das Land neu eingereisten EU-Zuwanderern 4 Jahre lang Sozialleistungen verweigern. Bei für London relevanten Entscheidungen der Eurozone erhält Großbritannien jedoch kein Vetorecht. Premierminister Cameron will sich nun bei seinen Landsleuten für einen Verbleib in der EU einsetzen. Reaktionen auf Einigung in Brüssel. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem Kraftakt. Man habe gegenüber den Briten aber nicht so viele Zugeständnisse gemacht. Gleichzeitig halte sie Teile der Vereinbarungen über Sozialleistungen für EU-Ausländer auch in Deutschland für anwendbar. Kommissionspräsident Juncker bezeichnete den gefundenen Kompromiss als fair. EU fordert Schutzzonen für Zivilbevölkerung in Syrien. Wie Bundeskanzlerin Merkel nach dem Gipfel in Brüssel bekannt gab, sollen auf dem Verhandlungsweg sichere Bereiche definiert werden, beispielsweise an der Grenze zur Türkei. Die EU-Staaten forderten zudem ein Ende der Angriffe auf moderate Oppositionsgruppen. Schriftsteller Umberto Eco gestorben. Der italienische Autor und Philosoph erlag im Alter von 84 Jahren einem Krebsleiden. International bekannt wurde er mit seinem millionenfach verkauften Roman Der Name der Rose. Außerdem machte sich Eco als Kolumnist und Sprachwissenschaftler einen Namen. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga trennten sich Eintracht Frankfurt und der Hamburger SV 0:0. Während der HSV im Mittelfeld der Tabelle bleibt, könnte die Eintracht noch an diesem Spieltag auf den Relegationsplatz abrutschen. Und das Wetter heute meist trüb, regnerisch und windig, im Osten zunächst noch bis in tiefere Lagen Schnee, Höchstwerte von 1 Grad im Bayerischen Wald bis 10 Grad am Niederrhein. Ja, das waren die Highlights des Tages. Tagesschau in 100 Sekunden, von der ARD übernommen. Vielen Dank. In der Debatte steht neben dem Brexit, der wohl jetzt, wie man uns weismachen will, verhindert wurde. Zumindest der direkte Brexit. Cameron hat nun versprochen, für die EU zu werben und bei dem Referendum ein gutes Klima für die EU zu erzeugen. Es geht um Merkels Flüchtlingsdiplomatie und die kommt seit Monaten kaum voran. Nun droht auf dem bevorstehenden EU-Gipfel der offene Showdown zwischen den verfeindeten Lagern. Droht heißt drohte und auch über die Flüchtlingskrise wurde natürlich gesprochen. Kern von Merkels Plan ist es, so sagt der Spiegel, der Türkei ein Kontingent von Flüchtlingen anzubieten. Im Kanzleramt ist die Rede von 200.000 bis 300.000 Menschen pro Jahr. Diese würden dann auf ganz Europa verteilt. Jedes Land müsste entsprechend seiner Größe und seiner Leistungskraft Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufnehmen. Im Idealfall würden alle jene, die sich auf eigene Faust auf den Weg über die Ägäis machen, gleich wieder zurück in einen türkischen Hafen gebracht. Dort könnten sie dann entscheiden, ob sie sich für einen Kontingentplatz bewerben oder zurück in ihre Heimat fahren. Soweit die Theorie. In der Praxis, führt der Spiegel aus, ist Merkel jedoch noch nicht entscheidend vorangekommen. Seit Oktober hat sie 6-mal mit der türkischen Regierung verhandelt, zuletzt am Montag. Doch ein Erfolg zeichnet sich nicht ab. Zum einen drängen die Türken darauf, dass das Kontingent eine Art Ventil wird. Derzeit beherbergt das Land rund 2,5 Millionen Flüchtlinge. Und alle, die neu dazukommen, sollen mit Hilfe des Kontingents weiter nach Europa gereicht werden. Das wiederum stößt sich mit Merkels Plan, den europäischen Partnern ein festes Kontingent anzubieten, damit die Zahl der Flüchtlinge überschaubar bleibt. Zum anderen fordern die Türken, dass die Flüchtlinge, die nach Europa weiterreisen dürfen, nicht nur in der Türkei ausgewählt werden, sondern auch in einer Schutzzone an der syrisch-türkischen Grenze, wie auch gerade berichtet, auf dem Europagipfel verabschiedet. Das wiederum lehnt das Kanzleramt ab, weil es darin den türkischen Versuch sieht, mit internationaler Hilfe eine Schneise in das Gebiet der Kurden zu schlagen, die in Syrien um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Merkels Plan wird auch nur dann funktionieren, wenn die türkische Polizei den Schleppern das Handwerk legt. Es spricht allerdings nicht viel dafür, dass Ankara sich darauf einlassen wird. Denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist sich vollkommen klar, welche Macht ihm die Flüchtlinge über Europa geben. Wir können die Tore nach Griechenland und Bulgarien jederzeit öffnen und wir können die Flüchtlinge in Busse setzen. Das sagt Erdogan laut dem Protokoll eines Gesprächs mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk im November bei Antalya. Erdogan droht also der europäischen Gemeinschaft damit, ihnen so viele Flüchtlinge auf den Hals zu schicken, wie er nur kann. Erdogan bestätigte am Donnerstag die Echtheit des Dokuments, das die griechische Internetseite Euro2Day oder Euro2Day veröffentlicht hatte. Andererseits dürfte es der Türkei auch bei gutem Willen schwerfallen, einen mehrere hundert Kilometer langen Küstenstreifen wirksam zu überwachen. Vergesst es, sagte kürzlich ganz undiplomatisch der türkische EU-Botschafter Selim Yenel im britischen Guardian, als er auf Merkels Flüchtlingsplan angesprochen wurde. Zwar sollen demnächst Kriegsschiffe der NATO in der Ägäis patrouillieren und dabei Schleuser orten, die sich auf den Weg zu den griechischen Inseln machen. Es ist zumindest ein kleiner Erfolg für Merkel, denn bisher waren sich Griechenland und die Türkei noch nicht einmal über ihre Seegrenzen einig. Nun haben sich die beiden NATO-Länder darauf geeinigt, dass das Bündnis das Meer zwischen beiden Ländern überwachen darf. Das Bündnis heißt die NATO. Aber es ist noch unklar, ob dies am Flüchtlingsstrom etwas ändert. Denn die NATO-Schiffe sollen selbst keine Flüchtlingsboote aufbringen. Auch wenn die Flüchtlingszahlen im Januar deutlich zurückgegangen sind, sind sie so hoch wie noch nie in den Wintermonaten, heißt es in einem Bericht, den die EU-Kommission am Mittwoch vorgelegt hat. Im Januar kamen 60.000 Menschen in Griechenland an, eine Zahl, die Merkel den Deutschen kaum als Erfolg verkaufen kann, schreibt der Spiegel. Auch das macht die Sache so schwierig. Für die Kontingentlösung mit der Türkei braucht Merkel die Zusage der Partner, dass sie Deutschland nicht allein lassen. CSU-Chef Seehofer hat intern bereits klargemacht, dass er es nicht akzeptieren wird, wenn Deutschland allein das Kontingent aus der Türkei beherbergen muss. Ja, die Rolle der Türkei, das ist ja wirklich hanebüchen, ne, was da stattfindet. Ne. Also bis vor ein paar Monaten noch haben sie ja von ISIS, oder wie muss man jetzt sagen, Daesh. Haben sie den Petroleum abgekauft, relativ billig, um das dann in die Türkei zu transportieren. Dann wurde es publik, dann haben sie es eingestellt. Und jetzt ist ja der große Feind natürlich dieser islamische Staat, der unter allen Umständen mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Und die großen Mächte, was haben sie gemacht? Eben hauptsächlich aus der Luft bombardiert, mit den Konsequenzen für die Zivilbevölkerung. Aber militärisch nützt es doch relativ wenig. Ne? Entscheidend ist einfach, was auf dem Boden stattfindet. Ne? Und die einzigen, die wirklich Erfolg haben und diese Daesh zurückgedrängt haben, sind die Kurden, ja, mit ihren, wie heißen die da, IPG oder so, Volkseinheiten. YPG. Ja, die Bevölkerung schützen sollen, so ist der offizielle Name. Aber das sind wirklich die, die wirklich einen durchschlagenden Erfolg haben, ne? Bei den Bodenkämpfen und tatsächlich diesen Islamischen Staat zurückgedrängt haben, hauptsächlich eben ganz im Norden, in dieser Franja, in dieser Zone, zur Vordergrenze zur Türkei. Ja? Und was macht jetzt die Türkei? Die beschießen die Kurden mit Artillerie, also genau diejenigen, die am meisten tun, damit dieser Islamische Staat zurückgedrängt wird. Ne? Unser NATO-Partner Türkei. Ja, die Lage ist mittlerweile dermaßen verworren und es gibt ein dermaßenes Tuhuwabu, dass man schon gar nicht mehr weiß, wie man das alles erklären soll. Zwei Tage nach der Attacke auf einen Militärkonvoi zum Beispiel im Regierungsviertel der türkischen Hauptstadt Ankara, bei der am Mittwochabend 26 Soldaten und 2 Zivilisten getötet wurden, hat sich niemand zu der Tat bekannt. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Firat wenige Stunden nach dem Angriff hatte PKK-Führungskader Cemil Bayek nicht ausschließen wollen, dass es sich um einen Vergeltungsschlag für die Massaker der türkischen Armee an kurdischen Zivilisten gehandelt haben könnte. Doch dürfte ein Anschlag dieser Größenordnung mit einem mit Sprengstoff gefüllten Wagen auf einen Militärkonvoi wenige hundert Meter Luftlinie vom Parlament und dem Hauptquartier der Streitkräfte entfernt die logistischen Fähigkeiten kurdischer Stadtguerilla-Einheiten in der Westtürkei übersteigen. Für regierungsnahe Medien war bereits in der Nacht klar, dass die syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten, wie du gesagt hast, die YPG, hinter dem Angriff stecken. Der türkische Regierungschef Ahmet Davutoglu machte sich diese Darstellung am Donnerstag zu eigen und präsentierte einen 23-jährigen syrischen Kurden mit angeblicher Verbindung zur YPG sowie zum syrischen Geheimdienst als Attentäter. Ja, Willem van der Löbe. Ja, solche Leute findet man dann schnell. Dann nimmt man einen armen Wurm aus dem Knast, schlägt ihn zusammen und der tritt dann vor die Kameras und gesteht. Die YPG und die in den syrischen Kurdengebieten politisch führende Partei der Demokratischen Union, PYD, bestritten umgehend jede Verwicklung. Nun kommt's aber noch dicker. Die Türkei bereitet nämlich den Einmarsch mit Bodentruppen nach Syrien vor. Saudi-Arabien hat angekündigt, den ihnen genehmen Islamisten und Wahhabisten Boden-Luftraketen auszuhändigen. Damit eben die Baath-Partei und die Russen nicht weiter vorwärts kommen. Und wenn das losgeht, wo ist dann Stopp? Wenn also jetzt Saudi-Arabien die Wahhabisten mit Bodentruppen einmarschieren, die Türken marschieren ein, die Russen sind da, die NATO hat auch schon Truppen angekündigt, es wird wieder Libyen zunehmend bombardiert von der NATO und von den US-Amerikanern. Wo soll das alles enden? Die Kampfzone weitet sich aus, intensiviert sich, trotz der Gespräche, der Friedensgespräche in München. Unsere Freunde in der internationalen Gemeinschaft werden jetzt besser verstehen, wie eng die Verbindung von PYD und YPG mit der PKK sind, tönte derweil Präsident Erdogan. Zumindest die US-Regierung zeigte sich nicht überzeugt von den Beweisen, in Anführungsstrichen, für eine Täterschaft der von ihr militärisch gegen den Islamischen Staat unterstützten kurdischen Miliz. Aha, hier zum Beispiel treffen die Interessen Washingtons und Ankaras aufeinander. Washington sei nicht in der Position, eine Urheberschaft der YPG zu bestätigen oder zu verneinen, lautete die diplomatische Antwort des Sprechers des US-amerikanischen Außenministers John Kirby auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. IPG-Sprecher Redur Celil warnte am Freitag gegenüber der kurdischen Nachrichtenagentur Firat, die Türkei bereite mit fabrizierten Anschuldigungen einen Einmarsch im nordsyrischen Selbstverwaltungsgebiet Rojava vor, nachdem die von ihr unterstützten Söldner kurz vor der Niederlage stünden. Ankara will offensichtlich verhindern, dass die Grenzstadt Assas von der IPG eingenommen und so der Versorgungsweg für die in Aleppo kämpfenden Dschihadisten abgeschnitten wird. Bodenoperation jetzt! Forderte entsprechend die als Verlautbarungsorgan der AKP-Regierung fungierende Tageszeitung Daily Sabah am Freitag in ihrem Leitartikel. Die Türkei müsse die internationale Anti-IS-Koalition vor die Entscheidung stellen, entweder IPG-Stellungen in Nordsyrien anzugreifen oder den türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu verlassen. Die Türken drohen also der NATO, diese Einflugschneise bzw. Ausflugschneise wegzunehmen. Solange die EU-Regierungen nicht bereit seien, gegen die YPG vorzugehen, solle die Türkei das Flüchtlingsabkommen mit der EU aussetzen und syrischen Flüchtlingen eine sichere Passage auf die griechischen Inseln anbieten. Wenn Europa nicht nach Syrien kommen will, dann kommt Syrien nach Europa. So die Drohung. So eine Aasgeier-Bande. Die drohen also Europa damit, ihnen 2,5 Millionen Flüchtlinge auf den Hals zu jagen. Was soll man dazu sagen, meine Damen und Herren? Die Welt ist ein Chaos und das Chaos wird von Kräften geschürt, die gleichzeitig identisch sind mit der Waffenlobby. Ja, was mir bei diesen Geschichten immer einfällt, da diese Parallelen zu Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre und dann knappe 10 Jahre später Krieg. Ja. Und das eine hat unausweichlich mit dem anderen zu tun. Also wie fing das an, die Prognosen jetzt für die weitere Zukunft? Zuerst war Niemandsland, das das gesagt hat, dann waren das die Versammlung der Reichen in Davos und jetzt ist es die OECD, die sagt, die Rezession, die neue Rezession steht bevor. Und offenbar ist jetzt gar nicht mehr die Frage, ob es zu einer neuen Rezession kommt, sondern nur noch wann. Ja. Und also vergleichbar 2007, 2008 mit 1929 bei der damaligen Weltwirtschaftskrise. Und hier kann man gar nicht mehr von Krise reden. Das ist einfach die Zukunft, die jetzt nicht mehr existiert. Es wird nie mehr nach oben gehen. Ne? Wenn diese sogenannten Krisen anfangen, dann ist ja die Diskussion unter den Wirtschaftswissenschaftlern, was für eine Krise haben wir jetzt? Hat die V-Form, also es geht nach unten und dann gleich wieder nach oben, oder hat es die U-Form, dass es nach unten geht und dann geht es erstmal wieder horizontal weiter und irgendwann geht es mal wieder nach oben, oder hat es die L-Form, es geht nach unten und dann geht es nie mehr nach oben. Und also mein Eindruck ist, dass das ist, was jetzt bevorsteht. Ne? Jetzt wird natürlich genannt, ne, die Krisenherde, die Verantwortlichen, dass es jetzt so aussieht. Brasilien zum Beispiel, ja, ist ganz klar, dass es zu einer Rezession kommt. Dann natürlich China mit Wachstumsraten, die seit Jahren nach unten gehen. Jetzt gibt's neue Zahlen zum Export, zur Exportentwicklung in diesen Regionen. Also Japan, die Exporte innerhalb von einem Jahr 13% runtergegangen, aber zum vierten Mal hintereinander jetzt, ne, jedes Jahr weniger. China 11,2%, genau das gleiche. In der BRD gibt es noch Wachstum, aber die Perspektiven für 2016 nicht mehr Exportwachstum von 5,4, sondern geht runter auf 3,2. Ja, und im Grunde ist das das Problem, das dahinter steckt. Ne? Es gibt kein Wachstum oder nur ein ganz rachitisches Wachstum, je nach Region, je nach Zone. Und warum gibt's kein Wachstum? Ja, weil es keine Nachfrage gibt. Ne? Die Leute, die entweder arbeitslos sind oder jedes Jahr faktische Lohnminderungen hinnehmen müssen, die kaufen natürlich nichts mehr. Und das ist der eigentliche Grund, der dahinter steckt. Ne? Und eben nicht nur in Spanien oder in Europa, sondern eben überall. Ne? Und dann kommt dazu, die Geldpolitik ist quasi ausgeschöpft. Ja? Die Zentralbanken, die verlangen inzwischen von den Banken, die dort ihr Geld deponieren, Strafzinsen, ja, müssen die zahlen. Ja. Das ganze Geld, was reingepumpt wurde in den Kreislauf, das kommt nicht an bei der realen Industrie. Ne. Da wird nur die Finanzblasen immer noch mehr aufgeblasen. Und deshalb ist es so gut wie sicher, dass nicht mehr lange dauern kann, bis wieder alles platzt. Ne? Und dann werden wir sehen. Also ich kann nur allen Leuten empfehlen, die vielleicht ihre Ersparnisse noch nicht ganz aufgebracht haben, wenn sie mehr als 20.000 Euro haben, bitte nicht bei der gleichen Bank und auf dem gleichen Konto anlegen, sondern wenn ihr mehr habt als 20.000 Euro, das bei anderen Banken anlegen. Zwar haben sie ja, wenn du dich erinnerst, vor ein paar Jahren diese Grenze hochgelegt. Ja, je nach Land unterschiedlich hoch, bis zu 100.000 Euro sollen garantiert sein. In Frankreich glaube ich sogar 150.000 Euro und in anderen Ländern unbeschränkt, ja. Und natürlich die naiven Leute, die glauben das, ja. Aber man hat es ja in Zypern gesehen, ja, da vor 2 Jahren war das, glaube ich, oder so. Da waren es dann wieder plötzlich 20.000. Und natürlich Corralito und jeden Tag nur so und so viel abheben. Deine Muskeln sind Maschinen, sehen Stellen, Schweiß will. Ja, ein großes Problem. Es ist zu viel Geld da, wie Varoufakis sagte. Schlimmstenfalls könnte die Ölschwemme dazu führen, so führt der Spiegel zum Beispiel aus, dass die Euro-Krise wieder auflebt. Die fatale Wirkungskette funktioniert so. Viele Banken, auch europäische, haben Erdölunternehmen hunderte Milliarden Euro geliehen. Der niedrige Ölpreis treibt vor allem in den USA viele sogenannte Fracking-Firmen in die Pleite. Sie können ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen, was Banker in Bedrängnis bringt. Drohen vermehrte Bankeninsolvenzen. An einem Weltende gerät in der global verletzten Branche auch manch anderen Institut ins Fadenkreuz. Selbst wenn es sich gar nicht im Ölgeschäft exponiert hat. Als besonders anfällig in der Eurozone gelten weiterhin die Institute in Griechenland, zunehmend aber auch die Italiens. In ein regelrechtes Dilemma stürzen die neuen Turbulenzen die Geldpolitiker und Finanzspekulanten auf beiden Seiten des Atlantiks. Die US-Notenbank Fed hat selbst zur Verunsicherung beigetragen, als sie vor kurzem zum ersten Mal seit 9 Jahren die Zinsen erhöhte. Jetzt zeigt sich, dass dieser Schritt übereilt gewesen sein könnte. Presse. Werfen wir einen Blick auf die Taz. Die Taz kommt mit einer bunten Seite heute ins Internet vom Samstag. dem 20. Februar. Dreistigkeit siegt, heißt es da, Kommentar zur Brexit-Einigung. Der britische Premier Cameron setzt sich durch. Nur um den Laden zusammenzuhalten, lässt sich die EU viel zu viel gefallen, das meint die Taz. Zum Beispiel sich ihre Sozialpolitik kaputt machen lassen von diesem Agenten der Londoner City. Denn Cameron spricht ja nicht für das englische Volk, er spricht ja nicht für die Leute, die in England die Arbeit machen, die Dienstmädchen, die Taxifahrer, die Chauffeure, die Wäscherinnen, die Straßenarbeiter, die Bauarbeiter, die Lehrer. Für diese Leute spricht dieser Typ nicht. Er spricht für die Leute in der London City. Das sind aalglatte Finanzhaie, die kleiden sich in 5000 Pfund Sterling Anzügen wie er. Und für diese Leute hat er seine Politik gemacht. Es soll ans Eingemachte gehen. Leute, Migranten, die aus anderen EU-Ländern nach England kommen, beziehungsweise auf die Insel, denen werden die im Europarecht festgelegten Sozialleistungen nicht gezahlt, im Falle, dass sie arbeitslos werden oder Hilfe brauchen. Pfui Teufel, wir spucken auf dieses Gesindel aus der Londoner City. Flüchtlinge in Norwegen, nördlich von nirgendwo. In Nordnorwegen leben Flüchtlinge nah an der Wildnis. Es ist ungemein kalt und dunkel. Holzhacken, Skifahren und Angeln halten aber warm. Das schreibt die Taz und dazu gibt es eine Reportage über Flüchtlinge in Norwegen. Also eine Art Abenteuerurlaub im Eis. Dann hatten wir vorhin schon gehört, Umberto Eco ist gestorben. Er war ein Meister der historischen Erzählung, ein Wissenschaftler und erfolgreicher Schriftsteller. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wir trauern hier im Niemandsland natürlich auch um ihn. Es gibt Wahlen in Uganda. Nach dem mutmaßlichen Wahlsieg von Präsident Museveni gibt es Unruhen in der Hauptstadt. Die Polizei verhaftet den Oppositionsführer. Dann eine kuriose Meldung aus der Taz. Es geht um die Gespenster der Vergangenheit. Es geht um die RAF. Darf Christian Klar mit einem Hausausweis in den Bundestag, wird hier die Frage gestellt. Der Mann war schließlich mal in der FDP. Linken MDB, dem geht's locker an. Dazu gibt es einen Kommentar über den sogenannten Ex-Terroristen Christian Klar, der jetzt einen Bundestagsjob haben soll. Jetzt erst machen zwielichtige Medien wie dpa und Spon bekannt, was zunächst die junge Freiheit gewohnt unbeachtet versucht hatte, an die Öffentlichkeit zu bringen. Bereits seit Jahren beschäftigt Dieter Dehm, der ist 65, der ist Bundestagsabgeordneter der Linken, in seinem Büro den haftentlassenen Christian Klar, der ist 63, ehemals unter anderem FDP, RAF und Insasse der Justizvollzugsanstalt Bruchsal. Gerade letztere beide Engagements führen zu einer kontroversen Haltung innerhalb des Bundestags gegenüber möglichen Befugnissen des Ex-Mörders. So wurde ihm ohne Begründung ein Hausausweis für den Bundestag verweigert, den Dehm für ihn beantragt hatte. Offenbar haben die Insassen des Bundeselfenbeinturms große Berührungsängste, schreibt die Taz, mit dem entlassenen Schwerknacki. Sämtliche Silberlöffel geklaut, betrunkenes Geballer auf die Kronleuchter in der Kantine und gebrauchte Spritzbestecke im Bällebad des hauseigenen Kindergartens. Man kennt das ja alles aus dem Fernsehen und vom letzten Staatsbesuch der Russen. Ja, diese Kampagne da jetzt, weil der den Christian Klar einstellen will, das erinnert so ein bisschen an hier, auch an Spanien, ja, wo also viele Leute eben auch gegen ETA, frühere ETA-Mitglieder, die verurteilt wurden, die ihre Strafe abgesessen haben, dass die dann wieder rauskommen aus dem Knast und von Resozialisierung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist da natürlich keine Rede. Ne? Denen werden, wo es geht, nach wie vor Knüppel zwischen die Beine geworfen, aber jetzt da zu befürchten, dass der Christian Klar den Bundestag unterwandert, ne? Das ist ja dermaßen lächerlich. Ich finde, die Leute sollen sich lieber Gedanken machen um die NSU in Deutschland. Ne? Das ist ja noch sehr viel aktueller als die RAF aus den 70er Jahren. Ne? Habe ich jetzt vor kurzem was gelesen, ich glaube ich auch in der Taz, Bei der NSU, da wurden ja in den 90er Jahren, haben die bis zu 10 Ausländer, hauptsächlich Türken, umgebracht, erschossen. Und wo dann eben von oben vom Staat immer zuerst in die falsche Richtung ermittelt wurde. Am Ende haben sie auch noch eine deutsche Polizistin erschossen. Das war im Jahr 2007, Frau Kiesewetter war das. Und in dem Zusammenhang haben sie dann schließlich 3 Personen gefunden. 2 waren tot. Die 2 Uwes, die sind verbrannt in einem Wohnwagen, und die Frau Beate Zschäpe, die steht jetzt schon seit einigen Jahren vor Gericht in München. Und jetzt passiert aber eine sehr merkwürdige Sache. Also, dass jetzt diese 2 toten Männer, diese 2 Uwes, bleibt treu und wie hießen die noch, der andere, Mundlos, genau, dass die 2 alleine das hätten schaffen können, diese Polizistin zu ermorden, das ist so gut wie unmöglich, hat man jetzt festgestellt, wegen Infrastruktur und allem. Und jetzt gibt's aber Leute, die wissen mehr zu diesem Fall, ja. Also Zeugen, mögliche Zeugen. Und da passiert jetzt schon seit einigen Jahren was ganz Komisches. Ja? Da, diese Leute sterben alle. Der erste war, glaube ich, ein gewisser Thomas R. Dessen Name hat man auf einer Adressenliste gefunden von einem dieser 2 Uwes, ne? Und der war Verfassungsschützer von Beruf, ja. Und der ist dann gestorben an, sagt man, einer Diabetes, die nicht erkannt und verschleppt wurde. Dann 2009 hat man die verbrannte Leiche von einem gewissen Arthur C. gefunden. Der Name von dem, der war auch schon früher in den Ermittlungsakten aufgetaucht. Dann im Jahr 2013 stirbt ein gewisser Florian H. Selbstmord, sagt man, ne? Der hatte aber vorher gesagt, er würde wissen, wer diese Polizistin erschossen hat. Ne? Und den hat man dann gefunden in einem verbrannten Auto. Und zwar genau an dem Tag, wo er eigentlich vom Landeskriminalamt vernommen werden sollte. Ja? Aber die offizielle Version ist Selbstmord. Und der war mit einer Frau zusammen, eine gewisse Melissa H. Und die ist dann 2 Jahre später gestorben. Auch Selbstmord, also beide hatten ausgesagt, bei der war es, glaube ich, nicht Selbstmord, da war es, die hatten auch schon ausgesagt vom Untersuchungsausschuss, ne? In diesem Zusammenhang, dann 3 Wochen später hatte sie einen Motorradunfall und noch eine Woche später war sie dann tot, weil sie einer Lungenembolie, die wiederum auf den Motorradunfall zurückzuführen wäre. Und jetzt der letzte Fall vor 10 Tagen, das war übrigens der Verlobte von dieser Melissa H., der ist jetzt vor 10 Tagen gestorben. Die Obduktion sagt, es gibt keine natürlichen Todesursachen, die festzustellen sind. Es gibt aber auch kein Fremdverschulden, was man feststellen kann. Und wahrscheinlich Selbstmord, weil es gibt ja einen Abschiedsbrief, aber dieser Abschiedsbrief wurde nicht, wie das oft vorkommt, handschriftlich geschrieben, sondern wurde per Mail verschickt. Also ich finde, über solche Sachen wäre es doch wichtiger, sich Gedanken zu machen, als über darüber, dass Christian Klar jetzt einen Job hat irgendwo beim Bundestag. Ist natürlich verständlich, dass der keinen Hausausweis bekommt für den Bundestag. Das ist klar. Wer erwartet das auch? Die andere Sache ist natürlich beängstigend und weist auf Geheimdienste und Mafia-Methoden hin. Das ist auch klar. Meine Damen und Herren, hiermit beenden wir den Katastrophenblock vom heutigen 20. Februar. Kontrabanda! Kontrabanda! Die Herren Politiker, was sind das eigentlich für Menschen? Was machen die? Hören wir einmal, was Helge Schneider dazu zu sagen hat. Gallia est divisa in partes tres. Alia jacta sunt. Und die Herren Politiker, die sind alle doof. Und die Herren Politiker, entscheiden, erst mal waschen. Die sind alle doof, die wollen nur unser Geld. Alle, wie sie da sitzen. Und die Herren Politiker, die sollen noch erstmal einen durchziehen, bevor die was entscheiden, die Doofen. Die sind doch alle doof, die wollen nur unser Geld. Alle, wie sie da sitzen. Und schuld daran sind die Amerikaner und die Russen und auch wir, wo wir es zulassen, dass es Atomkraft gibt. Und dann sieht es ganz schlecht aus für alle. Dies hier ist ein kleiner Vorgeschmack. Die letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland. Sieben silberne und ein goldener Bär stehen bereit für die Preisverleihung am heutigen Samstagabend in Berlin bei der Berlinale. Wie wird die Berlinale Jury entscheiden? Kritiker sehen das asiatische Kino ganz vorn, doch gemunkelt wird auch über einen möglichen Sieger aus Italien. Das allerdings wäre keine gute Entscheidung, findet zum Beispiel der Kritiker Fabian Wallmeier, der auf der Homepage von RBB über das Thema Berlinale schreibt. Was fängt man an mit so einem Wettbewerb mit 19 Filmen, die zwischen knapp anderthalb und gut 8 Stunden lang waren, von denen manche eines A-Festivals unwürdig und manche große Kinokunst waren? Nicht unser Problem, sondern das von Berlinale Jurypräsidentin Meryl Streep und ihre Mitstreiter Lars Eidinger, Malgarzata, Sunowska, Clive Owen und wie sie alle heißen. Die müssen sich nun zurückziehen und über die silbernen und den goldenen Bären bestimmen. Wir können derweil nur spekulieren und das tun wir gern. Wer also kommt für den goldenen Bären in Frage? Für den Autor dieser Zeilen nur einer, Laf Diaz, mit seiner 8-stündigen Zumutung Helle Sa Hivagang Happis, den Rest des Wettbewerbs vom Tisch gefegt hat. Wenn man schon mal die Chance hat, ein Meisterwerk der Filmgeschichte als solches zu würdigen, dann sollte man diese Chance beim Schopfe ergreifen. Ein paar Fakten über Helle Sa Hivagang Happis von Laf Diaz. 8 Stunden schwarz-weiß. Ullololol. Über den philippinischen Aufstand gegen die spanische Kolonialmacht. Das klingt nicht nur nach einer Zumutung, sondern ist auch eine und zugleich das große, alles überstrahlende Meisterwerk, das dem Wettbewerb bislang gefehlt hat. Ende des 19. Jahrhunderts beginnt auf den Philippinen eine Revolution gegen die spanische Kolonialmacht. Der Schriftsteller und Freiheitskämpfer José Rizal wird ermordet und der Revolutionär Andrés Bonifacio ist verschwunden. Das ist der Hintergrund, vor dem Laf Diaz seinen neuen Film ansiedelt, den mit 8 Stunden längsten, der jemals im Wettbewerb der Berlinale zu sehen war. Ein großes Ensemble an Schauspielern tritt in mehreren filmischen Erzählungen auf, die sich teilweise überlappen. 2 Stränge sind dabei die wichtigsten. Sie tauchen immer wieder auf, wenn auch teilweise mehrere Filmstunden dazwischen liegen. Zum einen macht sich Bonifacios Frau, die noch nicht einsehen will, dass sie Witwe ist, auf die Reise durch den Dschungel ins Gebirge. Sie will ihren Mann finden oder zumindest seine Leiche. Zum anderen lehnt sich ein verzweifelter Schriftsteller gegen einen Kollaborateur auf, der bewusst Chaos stiftet, verschiedene Völkergruppen gegeneinander aufhetzt. Zugegeben, der Film ist um einiges komplizierter, lässt sich aber kaum platzsparend nacherzählen, nur so viel. Es gibt mehrere kleine und große Subplots, haufenweise geschichtliche Anspielungen, die sich einem Durchschnittseuropäer natürlich nur bedingt erschließen und allerlei Mystik. Dazu hören wir das Rauschen des Meeres und vor allem wieder und wieder das hypnotische nächtliche Zirpen und Zwitschern des Dschungels. Also auf der Berlinale, ein 8-Stunden-Film in Schwarz-Weiß. Ein anderer Film, dem gute Chancen eingeräumt werden, ist ein Film, der Midnight Special heißt. Hören wir mal den Trailer und dann sagen wir etwas dazu. Midnight Special. Die Polizei meldet einen 8-jährigen Jungen als vermisst. Er wurde vergangene Nacht auf seinem Wohnhaus bei Elsa. Es ist Zeit, bist du soweit? Wir halten die neuesten Einzelheiten auf dem Laufenden. Sollten Sie Näheres wissen, rufen Sie bitte umgehend den polizeilichen Notruf. Okay. Was wissen Sie über Erdenmeier? Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Er bekam Anfälle. Dinge gingen kaputt. Es war mehr ein Gefühl. Welche Art von Gefühl? Wir müssen herausbekommen, wo er ist. Sie haben keine Vorstellung davon, womit Sie es zu tun haben? Sie halten dich für eine Waffe. Und die Ranch hält dich für ihren Erlöser. Ja, das sieht ganz nach Science-Fiction-Mystik aus und Thriller-Action-Kino. Dad, ist schon gut. Kurze Inhaltsangabe, Midnight Special. Der Regisseur ist Jeff Nichols. Die Darsteller sind Michael Shannon, Joel Edgerton, Kirsten Dunst, Jaden Lieberherr und verschiedene andere mehr. Mit jeder Meile, die Roy und sein 8-jähriger Sohn auf Highways und Landstraßen zurücklegen, kommt man ihrer unglaublichen Geschichte näher. Man beginnt zu verstehen, warum der Junge mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten eine Schutzbrille tragen muss, warum sich religiöse Extremisten für ihn interessieren und sich neben der örtlichen Polizei auch hohe amerikanische Regierungsbeamte an die Fersen von Vater und Sohn heften. Mit seinem neuen Film wechselt Jeff Nichols, der ist bekannt durch Shotgun Stories, Take Shelter, das Genre und bleibt sich dennoch treu. Midnight Special ist eine eigenwillige Mischung aus Science-Fiction und Familiengeschichte. Gleichzeitig erkundet Nichols weiterhin die Gewalt- und Paranoia-Strukturen der US-amerikanischen Provinz. Er zeigt die Macht, die von erzkonservativen Sekten ausgeht, und die Ohnmacht des Einzelnen vor einem aggressiv agierenden Staatsapparat. Je länger die Flucht andauert, desto fanatischer wird sie. Ein fürsorglicher Vater unternimmt alles, um den Sohn seinem Schicksal zuzuführen, das auch das Schicksal der Welt entscheiden könnte. Gut, bombastisch klingt das alles. Gut, die machen natürlich zum Teil ganz gute Science-Fiction in den USA. Die letzten Filme, die von da kamen, Mars, Marte, The Martian zum Beispiel, der war großartig. Kommen wir noch einmal auf den 8-stündigen Film Helesa Hivagang Happis zu sprechen. Ich weiß nicht, Werner, würdest du dir sowas antun? 8 Stunden im Kino sitzen, dazwischen gibt es wahrscheinlich Pausen, Pinkelpausen, oder? Ja, das hoffe ich doch. Ne? Mit der Prostata muss ich da öfter raus. Also 8 Stunden hintereinander, das geht auf keinen Fall. Hier haben wir den Trailer von Helesa Hivagang Happis. Man sieht eine Frau, die wandelt durch einen schlammigen Bach. Verletzte liegen im Urwald, Brände toben im Hintergrund. Die Frau bückt sich, sie schleicht sich an ein Lager ran. Ein Priester-Schamane kommt ins Bild. Man sieht eine Menschenmenge bei einem Festbankett. Es wird gefeiert. Was interessant ist, sind die Schwarz-Weiß-Bilder. Mit modernsten Kameras aufgenommen. Ein Film von Laf Diaz über den Freiheitskampf auf den Philippinen bzw. die Loslösung vom spanischen Imperium. Kino in Barcelona, was gibt's da? Hast du was auf dem Programm für dieses Wochenende? Ja, wie immer, also ich kündige die Gratis-Filme an. Du, die teuren, die man zahlen muss im Kino. Also morgen Abend wieder, wie immer in der besetzten Bank, in diesem Zyklus Religionen, gibt's morgen Abend einen Film, Jihad for Love. Und also ein US-amerikanischer Film, aber gemacht von Parvez Sharma. Also das klingt nicht so nach Hollywood. Das ist ein Dokumentarfilm über das Leben der Schwulen und der Lesbianer, ist der Plural? Lesbianerinnen? Lesben. Lesben, genau, danke. Aber zwar in muslimischen Ländern. Ne? Ich tu nicht alles, was du mir sagst. Ich rede manchmal auch ungefragt. Ist mir egal, ob ihr das beharrt oder ob an dir schon der Zweifel nagt. Ich bin ganz anders als der Rest. Einfach ganz anders als der Rest. Ich bin ganz anders als der Rest. Einfach ganz anders als der Rest.

Wo eigentlich auch eine interessante Frage wäre, was die Schmetterlinge im Bauch fühlen, wenn sie verliebt sind. Ne? Aber darum geht's, glaube ich, nicht in dem Film. Wir müssen raus. Werner, ein wunderschönes Wochenende, alles Gute, viel Spaß. Alles Gute und dann noch nächsten Dienstag ist ja der 23. Februar, 23 F, 35 Jahre ist es jetzt her, der Putschversuch von Tejero. Diese Gefahr besteht heute nicht mehr, so ein Militärputsch, weil die... die sowas veranstalten könnten, die sind alle in der heutigen Partido Popular, in der PP, die brauchen das gar nicht mehr, einen Putsch zu machen. Und dann auch am selben Tag, natürlich 9:15 Arsenal gegen Barça in der Champions League. Lied. Entspannung, Trott, Flucht, Heimkehr. Fremdgehen, bereuen, nicht heiraten, nicht Kinder, nicht zusammenziehen, doch zusammenziehen, kein Sex, weiter, älter, weiter, langsamer, noch langsamer, du stirbst, ich auch. Wollen wir noch zu dir gehen? Geht nicht. Wieso? Ich wohne nicht allein. Ich wohne nicht allein. Mensch, Hanna, ich bin nicht alleine. Es gibt ja noch einen anderen. Wo jetzt? Bei dir? Nee, bei uns beiden. Ground Control to Major Tom. Ni hao, ni xian zai chou ding de ni men slan. Yi ge dian dai jie mu zai de guo. 对历史文化和政治在巴塞罗那问候。 Tschüss, adieu, agur, meine Damen und Herren, werden Sie glücklich, bleiben Sie glücklich, bis nächste Woche. Schwarze Hengste, rote Teufel, wer ist schon bei uns? Schöne Augen, große Worte, kleine Dramen. Neugier bringt die Katze um. Feuchte Hände, warme Lippen, heiße Herzen. Wer weiß schon warum? Volle Kneipen, dunkle Ecken, schnelle Küsse. Neugier bringt die Katze um. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Aber ist alles mal gut. Ich hab gerade angemacht, aber es war gefallen. Niemandsland, terra de ningú. Una veu lliure en un món poc lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona.